Irren wir uns noch? Dass es der Himmel wollte. Aber es gibt nur eine und Sie sind es. Was suchen Sie hier, gnädiges Fräulein? Nichts suche ich mehr. Alles, was ich suchte, habe ich gefunden. Sie suchten einen Ihrer Liebe würdigen Mann und finden einen Elenden. So lieben Sie mich nicht mehr? Und lieben eine andere? Der hat Sie nie geliebt, mein Fräulein, der eine andere nach Ihnen lieben kann. Sie reißen nur einen Stachel aus meiner Seele. Sie lieben mich nicht mehr und lieben auch keine andere? Unglücklicher Mann, wenn Sie gar nichts lieben. Recht, gnädiges Fräulein. Der Unglückliche muss gar nichts lieben. Seitdem mir Vernunft und Notwendigkeit befehlen, Minna von Barnhelm zu vergessen. Ach, was für Mühe habe ich angewandt. Eben wollte ich anfangen zu hoffen, dass diese Mühe nicht ewig vergebens sein würde. Und Sie erscheinen, mein Fräulein. Halten Sie, mein Herr. Lassen Sie sehen, wo wir sind, ehe wir uns weiter verirren. Wollen Sie mir die einzige Frage beantworten? Jede, mein Fräulein. Wollen Sie mir auch ohne Wendung, ohne Winkelzug antworten, mit nichts als einem trockenen Ja oder Nein? Ich will es, wenn ich kann. Sie können es. Gut. Ungeachtet der Mühe, die Sie angewendet, mich zu vergessen, lieben Sie mich noch, Telheim? Mein Fräulein, diese Frage... Sie haben versprochen, mit nichts als Ja oder Nein zu antworten. Und hinzugefügt, wenn ich kann. Sie können. Sie müssen wissen, was in Ihrem Herzen vorgeht. Lieben Sie mich noch, Telheim, Ja oder Nein? Wenn mein Herz... Ja oder Nein? Nun... Ja. Ja? Ja, ja. Allein... Geduld. Sie lieben mich noch genug für mich. In was für einen Ton bin ich mit Ihnen gefallen. Ein widriger, melancholischer, ansteckender Ton. Ich nehme den meinigen wieder an. Nun, mein lieber Unglücklicher, Sie lieben mich noch und haben Ihre Minna noch und sind unglücklich. Geschwind, kramen Sie Ihr Unglück aus. Mein Fräulein, ich bin nicht gewohnt zu klagen. Sehr wohl. Ich wüsste auch nicht, was mir an einem Soldaten nach dem Prahlen weniger gefiele als das Klagen. Aber es gibt eine gewisse kalte, nachlässige Art, von seiner Tapferkeit und von seinem Unglücke zu sprechen. Die im Grunde doch auch geprahlt und geklagt ist. Mein Recht habe. So hätten Sie sich auch gar nicht unglücklich nennen sollen. Ganz geschwiegen oder ganz mit der Sprache heraus. Eine Vernunft, eine Notwendigkeit, die Ihnen mich zu vergessen befiehlt. Ich bin eine große Liebhaberin von Vernunft. Ich habe sehr viel Ehrerbietung für die Notwendigkeit. Aber lassen Sie doch hören, wie vernünftig diese Vernunft, wie notwendig diese Notwendigkeit ist. Wohl denn, so hören Sie, mein Fräulein. Sie nennen mich Telheim. Der Name trifft ein. Aber Sie meinen, ich sei der Telheim, den Sie in Ihrem Vaterlande gekannt haben, der Ihres Herzens und Ihrer Hand, wann er schon Ihrer noch nicht würdig war, täglich würdiger zu werden, hoffen durfte. Dieser Telheim bin ich gewesen. Ich bin Telheim, der Verabschiedete, der an seiner Ehre gekränkte, der Krüppel, der Bettler. Jenem, mein Fräulein, versprachen Sie sich. Wollen Sie diesem Wort halten? Das klingt sehr tragisch. Doch, mein Herr, bis ich jenen wiederfinde, in die Telheims bin ich nun einmal vernarrt. Diese wird mir schon aus der Not helfen müssen. Deine Hand, lieber Bettler. Das ist zu viel. Lassen Sie mich, Fräulein. Ihre Güte foltert mich. Wo wollen Sie hin? Von Ihnen. Von mir? Träume. Lassen Sie mich. Minna. Minna, Sie lassen. Telheim!